Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberste Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un suchte zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Nationalfeiertag, am 16. Februar 0 Uhr den Sonnenpalast Gumsusan auf und bezeigte dem Generalismus Kim Jong-il Hochachtung. Dabei waren auch Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Pang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, weitere führende Kader der Partei und der Armee sowie die Funktionäre der Partei und bewaffneten Organe zugegen. Kim Jong-un trat in den Saal ein, in dem die Statuen der Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il stehen. Auf beiden Seiten der Statuen standen die Fahne der Partei der Arbeit Koreas, die Staatsflagge der Demokratischen Volksrepublik Korea und die Truppenfahnen und war die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. Auf die Statuen der Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il blickend, erstattete der Kommandeur der Ehrenformation den Empfangsbericht. An den Statuen wurde ein Blumenkorb im Namen von Kim Jong-un und ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der PDRK sowie des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK niedergelegt. Mit anderen Teilnehmern machte Kim Jong-un vor den Statuen der Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il eine Verbeugung. Er begab sich dann zum Raum, in dem Kim Jong-il im Antlitz zu seinen Lebzeiten aufgebahrt ist. Voller Ehrerbietigkeit verbeugte er sich vor Kim Jong-il und äußerte seine Hochachtung vor ihm. Alle Teilnehmer besichtigten den Raum für die Aufbewahrung der Orden für Kim Jong-il, die von Verehrungsgefühl der Bürger der TVRK und der fortschrittlichen Menschen der Welt zum herausragenden legendären Mann zeugen, und die Räume für die Aufbewahrung des Personalkraftwagens, des Motorwagens, des Schiffes und des Waggons, die Kim Jong-il in der letzten Zeit seines Lebens bei den Reisen im In- und Ausland benutzt hatte.